Tonight we have a guest speaker. Heute Abend haben wir einen Gastsprecher. From Indonesia. Aus Indonesien. He is a pastor of a small church of Indonesia. Er ist ein Pastor einer kleinen Gemeinde. Of 15,000 people. Von 15,000 Leuten. And he was sharing with me today the pros of being a larger church. Er hat mir heute die Vorteile dessen erklärt, also dessen, wenn man eine größere Gemeinde ist. The effect that you can have that smaller churches can't have in areas. Die Auswirkungen, die du in manchen Bereichen haben kannst, die kleinere Gemeinden nicht haben können. And his friend has a church of 300,000. Und sein Freund hat eine Gemeinde von 300,000. That's why he said, "I'm just a pastor of a small church in Indonesia." Darum sagt er, ich bin nur ein Pastor einer kleinen Gemeinde in Indonesien. They have 1,000 small groups. Sie haben 1,000 Kleingruppen in seiner Gemeinde. And he's going to speak to us today about the tsunami crisis. Er wird zu uns heute über die Tsunami-Krise sprechen. We had a wonderful time this morning. Wir hatten eine wunderbare Zeit heute Morgen. Otmar will come up and introduce him. Otmar wird kommen und ihn vorstellen. Pastor Rob hat ja schon das meiste gesagt. Pastor Rob said the most already. Aber ich darf unseren Gast vorstellen, weil er bei uns 4 Tage wohnt und ich ihn etwas näher kennenlernen durfte. But I have the privilege of introducing our guest speaker, who is also staying with us for 4 days. Er ist ein ganz faszinierender Mann. He's a very fascinating man. Und obwohl er mit 2 anderen Pastoren dieser Gemeinde vorsteht, and although he is leading this church with 2 other pastors, ist er wirklich, wie Pastor Rob immer in der Predigt sagt, meek and humble of heart. He is really meek and humble of heart. Seine Gemeinde ist die Abba Love Church. The church is called Abba Love Church. In Jakarta in Indonesien. In Jakarta. Mit 15,000 Mitgliedern, wie wir gehört haben. With 15,000 in attendance. Und 200 Vollzeitmitarbeitern. And 200 staff. Er hat circa 3,000 Gemeinden mitbegründet in Indonesien. He has been collaborating with other churches to plant them, others 3,000. Und er gehört auch der Organisation der indonesischen Gemeindeleiter, zu der ca. 60,000 Gemeinden gehören an. And he also belongs to an association that has 60,000 churches. Der Plan dieser Gemeinschaft ist Winning Indonesia for Christ. Willst du das auf Deutsch sagen? Ja, der Plan dieser Gemeindeleiter ist, Indonesien für Jesus Christus zu gewinnen. Jetzt hört man da 15,000, 300,000 und wahrscheinlich haben wir alle die Vorstellung, dass Indonesien ein muslimisches Land ist. Now we've heard these very big numbers of churches and I'm sure all of us think that Indonesia is a Muslim country. Und das stimmt auch noch überwiegend. And it's true. Aber von 220 Millionen Einwohnern sind bereits 40 Millionen Christen. But of 220 million are 40,000 Christian. 40 Millionen. Oh, sorry, 40 million. Der Mann, der zu uns sprechen wird, er wurde 1948 in Papua-Neuguinea geboren. Pastor Jeff was born in 1948. Er ist verheiratet. In Papua-Neuguinea. Verheiratet, hat 3 Kinder. He's married and has 3 children. Er hat europäische Wurzeln. Has European roots. In Irland, Deutschland. Ireland, Germany. Und Polen. And Poland. Ist in Australien aufgewachsen. But he grew up in Australia. Und ist seit 1974 im Dienst in Indonesien. And has been working full-time in Indonesia since 1974. Und hat zahlreiche Bücher geschrieben. He has written numerous books. Und er ist der Gründer und der Direktor von Yayasan Berkati Indonesia. And he is the founder and leader, director of this organization. Es ist ein indonesische NGO, also eine nicht staatliche Gesellschaft. Und das ist auch die, wohin wir eure Giving Joyfully Spende überwiesen haben. It is a foundation in Indonesia and this is where we have given our gifts and offerings. So bitte begrüßt mit mir ganz herzlich Pastor Dr. Jeff Hammond alias Joko Hamona. Well, it is really good to be here. Es ist wirklich schön hier zu sein. Were you my interpreter on Friday night? Yes. Ich habe auch am Freitag übersetzt. We had a good time on Friday night. Wir hatten eine gute Zeit am Freitagabend. We could hardly finish speaking. We were crying so much. Wir konnten fast kaum wirklich reden, weil wir so viel geweint haben. You know, I tell myself when I'm giving a presentation, I'm not going to cry this time. Ich sage mir jedes Mal, wenn ich so eine Präsentation mache, dass ich diesmal sicher nicht weinen werde. And I get real strong. Und dann werde ich ganz stark. until I see somebody starting to wipe the tears out of their eyes. Bis ich dann sehe, wie jemand anderer die Tränen aus seinen Augen wischt. And then I'm gone. Und dann ist es auch um mich geschehen. When you are dealing with people in a tsunami crisis. Wenn man mit Leuten zu tun hat in der Tsunami-Krise. When you see it on television, it's bad. Wenn du es im Fernsehen siehst, dann ist es schon schlecht. You see unbelievable suffering. Du siehst unglaubliches Leiden. But when you sit down with the people and you know the people. Aber wenn du dich dann hinsetzt mit diesen Menschen und du kennst diese Leute. They are no longer just statistics on a television screen. Dann sind sie nicht nur mehr Statistiken im Fernsehen. But they are real people. Sondern reale Menschen. And they are weeping real tears. Und sie weinen richtige Tränen. And when they tell you that they have lost all of their children. Und wenn sie dir dann erzählen, dass sie all ihre Kinder verloren haben. There was one woman that we were talking to. Da war eine Frau, mit der wir gesprochen haben. And she said, "What am I going to do?" Und sie hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen? She said, "I have no more parents." Sie hat gesagt, ich habe keine Eltern mehr. "I have no more brothers or sisters." Keine Brüder und Schwestern. "No uncles and aunts." Keine Onkel und Tanten. "No cousins." Keine Cousins. "No nephews and nieces." Keine Nichten und Neffen. "All my children died." Alle meine Kinder sind gestorben. "And all my grandchildren died." Und alle meine Enkel sind gestorben. "I am the only one left in my family." Ich bin die einzige, die übrig ist in meiner ganzen Familie. We met this woman when we were stranded on a boat. Wir haben diese Frau getroffen, wie sie mit einem Boot da gestrandet ist. We had gone to an island off Banda Aceh to survey the conditions. Wir sind bei einer Insel gewesen in der Nähe von Banda Aceh, um die Konditionen, also die Zustände einfach zu sehen. A place which is called Kilometer Zero. Und das ist ein Ort, der nennt sich Kilometer Null. This is where Indonesia begins. Und das ist der Punkt, wo Indonesien anfängt. And we went there and we took some intercessors from Jakarta and we prayed for Indonesia. Und wir haben wir sind dorthin gefahren und haben ein paar Gebetskämpfer mitgenommen. This was the first time that we'd had this opportunity. Und das war das erste Mal, dass wir diese Möglichkeit hatten. But that day a storm began to blow. Aber an diesem Tag hat dann ein Sturm plötzlich begonnen. And I was joking with the others and quoting to them from the book of Nahum, chapter 1, verse 3. Und ich habe dann Witze gemacht und habe dann aus dem Buch Nahum, Kapitel 1, Vers 3 zitiert. In the book of Nahum, chapter 1 and verse 3, it says, "God walks in the whirlwind and the storm." Und in diesem Vers eben heißt es, dass Gott im Wirbelwind und im Sturm geht. "And the clouds are the dust of his feet." Und dass die Wolken der Staub seiner Füße sind. "And jokingly I said to them, 'God's walking in the storm.'" Und eigentlich im Spaß habe ich zu ihnen gesagt, dass Gott in diesem Sturm geht oder wandelt. "The captain of our boat began to take us back to Aceh." Und der Kapitän von diesem Schiff hat angefangen, uns wieder zurück nach Aceh zu bringen. "But the waves were so big that we were pushed back." Aber die Wellen waren so stark, dass wir einfach zurückgedrängt worden sind. "Some of the people were getting seasick." Manche Leute sind dann seekrank geworden. "You know, because we're going left and right and up and down." Weil wir da so nach links und rechts und "You know, and when the boat went up, the stomach went down." Und wenn das Boot raufgegangen ist, ist dann der Magen runtergegangen. "And when the boat went down, the stomach went up." Und wenn das Boot runtergegangen ist, ist der Magen hinaufgegangen. "It was no longer funny." Das war nicht mehr lustig. "And so we had to go around the back of the island." Und dann mussten wir hinten herum um diese Insel fahren. "And then the captain began to head towards Banda Aceh, the capital of Aceh." Und dann hat eben der Kapitän auf Banda Aceh zugesteuert, der Hauptstadt von Aceh. "So we came from the southwest instead of the northeast." Also sind wir vom Südwesten anstatt vom Nordosten gekommen. "So we had the waves pushing behind us." Also haben uns die Wellen einfach vor sich gedrängt. "And when we found our way back to the harbor." Aber wir dann unseren Weg gefunden haben zurück zum Hafen. "Actually a different harbor from which we left." Also eigentlich ein anderer Hafen, von dem wir weggefahren sind. "It was all changed. It was not like in the maps anymore." Dann hat das alles anders ausgesehen, nicht mehr so wie in den Karten. "The tsunami had changed the coastline." Der Tsunami hat diese ganze Küstenlandschaft verändert. "And so the captain tried to find his way in." Also der Kapitän hat eben versucht, seinen Weg zu finden da hinein. "And we became shipwrecked." Und wir waren dann schiffbrüchig. "We were stranded on a sandbar." Wir sind dann auf einer Sandbank einfach gestrandet. "And again we laughed." Und dann haben wir wieder gelacht. We thought, oh, this is like the Apostle Paul in Malta. Und das ist so wie der Apostel, haben wir Spaß gemacht, das ist so wie der Apostel Paulus. What we didn't realize that it really was a Malta experience. We did not realize it, but it really was a Malta experience. Malta. Ah, okay, wir haben das nicht erkannt, aber es war wirklich so eine Malta, ein Malta-Erlebnis. And the people from the villages came out in their canoes and they rescued us from the boat. Und die Leute von diesen Dörfern sind in ihren Kanus da rausgefahren und haben uns von dem Boot gerettet. We were supposed to be coming to help them. Wir sollten eigentlich kommen, um ihnen zu helfen. But now they were saving us. Aber jetzt haben sie uns gerettet. And when we got onto the shore, they looked after us, they fed us and gave us drink. Und wie wir zum Strand gekommen sind, haben sie sich um uns gekümmert, haben uns zu essen und zu trinken gegeben. And they adopted us. Und sie haben uns adoptiert. Well, we got to know three different villages. Und wir haben dann drei verschiedene Dörfer kennengelernt. And God just opened up a special door for us. Und Gott hat da einfach eine ganz besondere Tür für uns geöffnet. The three heads of the village then wanted to meet us to meet the district mayor. Also diese drei Oberhäupte von den Dörfern wollten dann, dass wir dann diesen Leiter oder Bürgermeister von dem Bezirk kennenlernen. And when I was talking with the district mayor, und wie ich dann mit diesem Bürgermeister gesprochen habe, he said to me, I am very happy that you are looking after these three villages. Hat er zu mir gesagt, ich bin sehr froh, dass ihr euch um diese drei Dörfer kümmert. But I have one problem. Aber ich habe ein Problem. And I thought in my heart, und ich habe mir gedacht im Herzen, he's going to say, but you are Christians. Dass er sagen wird, na, weil ihr Christen seid. I was getting ready. How could I answer this question? Und ich habe mich schon darauf vorbereitet. Wie kann ich jetzt diese Frage beantworten? I have one problem. Ich habe ein Problem. If you look after these three villages, wenn ihr euch um diese drei Dörfer kümmert, who will look after the other 13 villages in my district? Wer wird sich um die anderen 13 Dörfer in meinem Bezirk kümmern? Won't you also adopt them? Wollt ihr nicht diese auch adoptieren? And the district mayor gave us all the villages in his district. Und dieser Bürgermeister von diesen Bezirken, der hat uns all seine Dörfer gegeben in seinem Bezirk. You see, when the Apostle Paul went to Malta, und wie der Apostel Paulus nach Malta gekommen ist, God took him to the governor, and through the governor, the lands were opened for him to preach the gospel. Da hat Gott ihn zu den Regierenden dort gebracht, und durch diesen Regierenden wurde dann dieses ganze Gebiet für ihn geöffnet. And this is what has happened for us in the district of Muraksa. Also für das Evangelium geöffnet, und das ist das, was uns passiert ist in diesem Bezirk von Muraksa. And that is one of the parts of the capital of Banda Aceh. Und das ist einer der Teile von der Hauptstadt von Banda Aceh. It was the worst hit area in the tsunami. Das war das Gebiet, was am schlimmsten betroffen worden ist. Nobody else wanted to work there. Keiner sonst wollte dort arbeiten. The damage was so great. Die Zerstörung war so unglaublich. More than 80% of the people in that district died. Mehr als 80% in diesem Bezirk der Menschen sind gestorben. And in the area you can stand in the middle of this district. Und man kann da in der Mitte von diesem Bezirk stehen. And you look around in every direction. Und du schaust dich um in jede Richtung. And know that 50,000 people died just in this area. Und einfach zu wissen, dass 50,000 Leute nur in diesem Gebiet hier gestorben sind. In 15 minutes. In 15 Minuten. A city and its suburbs and its building and its people were wiped out. Eine Stadt mit ihren Vororten, mit ihren Gebäuden und mit ihren Leuten war einfach ausgelöscht. I trembled as I stood there. Und ich habe wirklich gezittert, wie ich das gesehen habe. And I thought of my own home in Jakarta. Und ich habe an mein eigenes Zuhause in Jakarta gedacht. My home is 3 kilometers from the coast. Mein Zuhause ist 3 Kilometer von der Küste weg. But the tsunami in Aceh came in 7 kilometers. Aber der Tsunami in Aceh ist bis zu 7 Kilometer ins Land hineingekommen. Now, oh, just let's have a look at some of these pictures and then we'll get this out of the way. Also schauen wir uns ein paar von diesen Bildern an und dann haben wir das. We meet in this hired auditorium twice a year. Wir treffen uns in diesem gemieteten Sportstadion zweimal im Jahr. The stadium only holds 10,000 people. Das Stadion beinhaltet nur 10,000 Leute. So we have to have 2 services to fit all of our members in. Also müssen wir zwei Gottesdienste haben, damit alle unsere Mitglieder auch hineinpassen. Now I should correct a little bit of the information. Also ich sollte ein bisschen was von der Information korrigieren. Now, one of my friends has a church of 35,000. Einer meiner Freunde hat eine Gemeinde von 35,000. And another friend of mine, one of my former students. Und noch ein Freund von mir, einer von meinen ehemaligen Studenten. Has a church of 100,000. Hat eine Gemeinde von 100,000. So that's why we say we are a small church. Also deshalb sagen wir, dass wir eine kleine Gemeinde sind. In Jakarta we have many churches between 7,000 and 10,000. In Jakarta haben wir viele Gemeinden, die zwischen 7,000 und 10,000 Leuten groß sind. Jakarta has a population of 12 million people. Jakarta hat eine Einwohneranzahl von 12 Millionen Leuten. But now 25% of the population are Christians. Aber jetzt sind 25% der Einwohner Christen. And it is our vision that by the year 2010. Und es ist unsere Vision, dass im Jahr 2010 Jakarta will be a majority Christian city. Dass Jakarta eine hauptsächlich christliche Stadt sein wird. If you want to win a nation, you have to win the capital. Wenn du ein Land gewinnen möchtest oder eine Nation, dann musst du die Hauptstadt zuerst gewinnen. And our vision is that by the year 2020. Und unsere Vision ist, dass im Jahr 2020 that Indonesia will be a Christian nation. Dass bis dahin Indonesien eine christliche Nation wird. God has not stopped the work of winning nations. Gott hat nicht mit seiner Arbeit aufgehört, Nationen zu gewinnen. We know that in the time of the early church. Wir wissen, dass in der Zeit der frühen Gemeinde. The apostles and the evangelists went out to many nations. Die Apostel und die Evangelisten zu vielen Nationen hinausgegangen. They were greatly persecuted. Sie waren sehr verfolgt. And many of them died in prison and eaten by the lions and killed by the gladiators. Und viele von ihnen sind im Gefängnis gestorben und von Löwen gefressen und von den Gladiatoren getötet worden. But eventually even the Roman emperor bowed his knees and acknowledged that Jesus Christ was Lord. Aber dann irgendwann hat sogar der römische Kaiser sein Knie gebeugt und sich und anerkannt, dass Jesus Christus der and Herr then ist. Nation after nation became Christian nations. Und dann Nation nach Nation ist christliche Nation geworden. Including Austria. Inklusive Österreich. And Germany. Und Deutschland. And France. Und Frankreich. And Spain. Und Spanien. And England. England. And the Netherlands. Und and Russia. And Sweden. Schweden, and Switzerland. Schweiz, and Denmark. And Dänemark, Norway. And many other nations. Norwegen und noch viele andere Nationen. But today we seem to think that God has stopped the business of winning nations. Aber heute scheinen wir zu denken, dass Gott das aufgehört hat, Nationen zu ihm zu gewinnen. Did you know that nations is the heartbeat of God? Wisst ihr, dass Nationen der Herzschlag Gottes sind? We sometimes think that to win one soul is too hard a job. Wir denken uns manchmal, eine Seele zu gewinnen ist schon zu schwer zu tun. How to win a nation? Was wäre es mit einer Nation zu ihm zu gewinnen? But what was the great commission? Aber was war die große Aussendung? Jesus said, "Go and preach this gospel." Dass Jesus gesagt hat, geht und predigt dieses Evangelium. To all nations. Zu allen Nationen. He said, "Make disciples of all nations." Er hat gesagt, macht Jünger in allen Nationen. See, nations are in the heart of Jesus. Nationen sind im Herzen von Jesus. Jesus wants us to go and to win nations. Jesus möchte, dass wir gehen und Nationen gewinnen. In Psalm 2 and verse 8. Im Psalm 2 Vers 8. Ask of me and I will give you the nations for your inheritance. Bittet von mir und ich werde euch die Nationen als Erbe geben. So when we start winning, looking for nations, und wenn wir jetzt Ausschau halten nach Nationen, winning the individuals seems easy. Dann scheint eigentlich das Gewinnen von einzelnen Menschen sehr einfach. When we just focus on the one individual, it's so hard. Wenn wir uns nur auf dieses eine Individuum konzentrieren, dann ist es so schwer. The Bible says this gospel of the kingdom. Die Bibel sagt, dass dieses Evangelium des Königreichs must be preached in all the world. Auf der ganzen Welt gepredigt werden muss. As a witness to all nations. Als ein Zeugnis zu allen Nationen. And then the end shall come. Und dann wird das Ende kommen. So we need to lift our vision. Also müssen wir unsere Vision erheben. And if we're going to have a vision for winning nations, und wenn wir eine Vision haben sollen, dass wir Nationen gewinnen, we need to have barn house churches. Dann müssen wir a barn house, a storehouse. Also, you know, barn? Ein Scheunengemeinden haben. Yeah. I don't know what that is. The barn is to store all the produce. Also die Scheune ist, um all das Geerntete zu aufzubewahren. A farmer will need his barn house full so he can feed his cattle through the winter months. Ein Bauer braucht seine Scheune voll, damit er das Vieh über den Winter füttern kann. And a barnhouse church is a church that has all that it needs to get the work done and have something left over. Und so eine Scheunengemeinde ist eine, die alles hat, was sie braucht, um die Arbeit zu machen und dann noch was über. And because we want to win Indonesia for Christ, und weil wir Indonesien für Christus gewinnen wollen, as a big church, we adopt small churches. Als eine große Gemeinde adoptieren wir deshalb kleine Gemeinden. And we invest our resources and our people and our heart into these small churches so that they can become big churches. Und wir investieren unsere Herzen und alles, was wir haben, in diese kleinen Gemeinden, damit sie dann auch große Gemeinden werden können. And the more that we have adopted and blessed the small churches, the faster we grow. Und je mehr wir kleine Gemeinden adoptieren, umso schneller wachsen they wir. Grow and we grow. Sie wachsen und wir wachsen. We get too many people saved, we give them to them. Wir kriegen, bei uns gibt's zu viele neu gerettete Leute und wir schicken sie einfach zu denen. It's more blessed to give than to receive. Es ist viel gesegneter zu geben als zu empfangen. You know, even the Lutheran Church was in trouble. Sogar die lutheranische Gemeinde, Kirche war in Schwierigkeiten. They had been under attack by the Islamic Jihad. Und sie waren unter Attacke von dem islamischen Jihad. They had 40,000 homes of Christians burnt down. Da wurden 40,000 Häuser von Christen einfach niedergebrannt. 1,000 churches were burnt down. 1,000 Gemeindegebäude wurden einfach verbrannt. Christians were killed. 10,000 Christen sind getötet worden. And they were in desperate trouble. Und sie waren wirklich in großen Schwierigkeiten. 70,000 of their members came as refugees to another island. Und 70,000 von ihnen kamen als Flüchtlinge auf eine andere Insel. Their finances were so bad, ihre Finanzen waren so schlecht, that 32 of their pastors were begging in the streets. Dass 32 ihre Pastoren in den Straßen gebettelt haben. So we went to the synod of the Lutheran Church. Also sind wir zu diesen Synode von der lutheranischen Gemeinde Now, gegangen. I must tell you that in the past they used to burn down our churches. Und ich muss euch sagen, dass in der Vergangenheit haben sie auch unsere Gemeinden niedergebrannt. One of my students, a girl, was beaten up by their elders and was in a coma for 3 months. Und einer meiner Studentinnen, sie wurde niedergeschlagen und war in einem Koma. Over there in Indonesia, they were not just non-evangelical, they were anti-evangelical. Und dort in Indonesien waren sie nicht nur nicht evangelikal, sondern gegen Evangelikale. So I went to their synod. Also bin ich zu der Synode gegangen. And I said to them, we want to adopt your 32 pastors. Und ich habe zu ihnen gesagt, wir wollen eure 32 Pastoren adoptieren. We want to pay their salaries for 12 months. Wir wollen ihre Bezahlung, also ihr Geld einfach zahlen für 12 Monate. They could not believe it. Sie konnten es nicht glauben. And so we began to look after them and we had a Bible study in my home. Und wir haben uns dann um sie gekümmert und haben eine Bibelrunde in meinem and Zuhause gehabt. And the Lutheran pastors would come to my home and we would have a Bible study. Und diese lutheranischen Pastoren sind in meine Wohnung gekommen und wir haben dort eine Bibelrunde gehabt. And some gehabt. Of them got saved and born again. Manche von ihnen wurden errettet und wiedergeboren. Now they have opened up all of their churches. Und jetzt haben sie alle ihre Gemeinden geöffnet. And we are now free to preach the gospel in all of their churches. Und wir sind frei, das Evangelium zu predigen in allen ihren Gemeinden. See, this is what the body of Christ is. Und das ist, was der Leib Christi eigentlich ist. We are not in competition with other churches. Wir sind nicht im Wettbewerb mit anderen Gemeinden. But you need to have barnhouse churches to be able to do that. Aber du musst so Scheunengemeinden haben, um das machen zu können. See, if you have a church that grows and can become a barn house. Wenn du eine Gemeinde hast, die wächst und dann so eine Scheune werden kann. You can become a blessing to other people and a blessing to the nation. Dann kannst du ein Segen für andere Leute und ein Segen für die Nation werden. I believe that this church has the potential to be a barn house church. Und ich glaube, dass diese Gemeinde das Potenzial hat, so eine Scheunengemeinde zu werden. And that God is going to bring great growth to your church here. Und dass Gott großes Wachstum zu eurer Gemeinde bringen wird. I have seen the hunger, I have felt the spirit within the church here. Ich habe den Hunger gesehen und ich habe Ich habe auch den Geist einfach gespürt in der Gemeinde hier. You know, some people see our church 15,000 people. Und manche Leute sehen unsere Gemeinde mit 15,000 Leuten. And I get invited to go and speak in a church of 15 people. Und ich werde eingeladen in einer Gemeinde von 15 and Leuten the pastor zu sprechen. Will come up to me. Und der Pastor kommt dann zu mir. He said, "Oh, I'm sorry, but I apologize for my little church." Und er sagt, es tut mir so leid, ich entschuldige mich für meine kleine Gemeinde. And I say to him, "Despise not the day of small things." Und ich sage zu ihm, verachte nicht den Tag von kleinen Anfängen. Every big church was once a little church. Jede große Gemeinde war irgendwann einmal eine kleine Gemeinde. And we can grow. Wir können wachsen. Even our faith is like a grain of mustard seed. Auch unser Glaube ist wie ein Senfkorn. And have we lost our pictures? Und unsere Bilder verloren haben. Let's move on through our pictures if we've got them back up there again. Otherwise I'll start preaching. Oh, okay. Some of our pre-tsunami projects. Also einige von unseren Projekten vor dem Tsunami. Before the tsunami came, we were very busy. Also bevor der Tsunami gekommen ist, waren wir schon sehr beschäftigt. If God had have said, "Look, we're planning to have a tsunami." Also wenn Gott jetzt gesagt hätte, schau, wir haben jetzt vor, einen Tsunami passieren zu lassen. I would have said, "Sorry, Lord, not now, I'm too busy." Dann hätte ich gesagt, tut mir leid, Herr, nicht jetzt, aber ich habe einfach zu viel zu tun. But we are not given that choice. Aber uns wurde diese Wahl nicht gegeben. One of the projects that we had was helping this village of Duma in the Maluku Islands. Und eins der Projekte, das wir hatten, war dieses Dorf Duma in the Maluku Islands. Maluku Inseln zu helfen. 211 Christians were massacred in this church in one day. 211 Christen wurden einfach grausamst getötet innerhalb von einem Tag in dieser Gemeinde. In the next picture you will see the martyrs graveyard. Und hier seht ihr dann die Grabsteine von den Märtyrern. Every headstone says church martyr. Und jeder Grabstein sagt Gemeinde Märtyrer. You can see the ages of the children in the front row there. Und ihr könnt sehen, die Alter von diesen Kindern. 6, 8, 2, 2, 5. 6-jährig, 8-jährig, 2-jährig, 5-jährig. In the next picture we see one of the women who was in the church. Und im nächsten Bild sehen wir eine der Frauen, die in dieser Gemeinde waren. She came running out of the church after her husband was killed. Sie ist aus der Gemeinde rausgerannt, nachdem ihr Mann getötet worden ist. And she was crying out, "God help us, God help us." Und sie hat rausgerufen, Gott hilf uns, Gott hilf uns. And they put a pistol in her mouth. Und sie haben eine Pistole in den Mund gesteckt. And they said, "We'll show you how God helps you." Und sie haben gesagt, wir werden dir zeigen, wie Gott dir hilft. And they blew out the side of her face. Und sie haben dann die eine Seite von ihrem Gesicht einfach She collapsed on the ground in a pool of blood. Sie ist zusammengebrochen am Boden in einer Lacke von Blut. Of course they thought she was dead. Natürlich haben sie gedacht, dass sie tot ist. But God heard Sutasi's prayer. Aber Gott hat Sutasis Gebet gehört. And we have been putting her through a series of operations. Und wir haben jetzt das geschafft, dass sie einige von Operationen haben konnte. Bones were taken out of her arms and out of her legs to rebuild her cheekbone and her jawbone. Und es wurden Knochen aus ihren Armen und Beinen genommen, um ihre Wangenknochen und Kieferknochen wiederherzustellen. As we go on to the next picture. Here we have another village, the village of Latalata. This was another project. Das war ein anderes Projekt, dieses Dorf von Latalata. This is a little island where 1,500 Christians were captured by the jihad. Das war eine kleine Insel, wo 1,500 Leute gefangen genommen worden sind. They executed the pastor and the elders of the church. Sie haben den Pastor und die Ältesten von der Gemeinde getötet. And then they brought the children before the people. Und dann haben sie die Kinder vor die Menschen gestellt. And they put a gun to the head of one of the children. Und sie haben dann die Pistole an den Kopf von eines der Kindern gehalten. Will you become Muslims or die? Werdet ihr Muslims oder wollt ihr sterben? Bring the next child up. Und dann haben sie das nächste Kind geholt. It didn't take long before the village decided to become Muslims. Und es hat nicht lange gebraucht, bis das Dorf sich entschieden hat, muslimisch zu werden. The whole 1,500 were force circumcised. Und die alle von diesen 1,500 Menschen wurden gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Men and women alike. Männer und Frauen gleich. And for 2 years they were held in captivity. Und 2 Jahre lang wurden sie in Gefangenschaft gehalten. The next picture we see some of the men in the village. Und am nächsten Bild sehen wir einige von den Männern in dem Dorf. And they were all forced to live as Muslims. Und sie wurden alle gezwungen, als Muslims zu leben. But in their hearts they did not want to be Muslims. Aber in ihren Herzen wollten sie keine Muslims sein. We received word that they were in captivity. Und wir haben dann das Wort, also erfahren, dass sie in Gefangenschaft sind. We then organized Mission Impossible. Und wir haben dann Mission Impossible organisiert. And we were able to rescue every one of them off the island. Und es war uns möglich, jeden einzelnen von dieser Insel zu befreien. One day there will be a book about the story of these people. Und eines Tages wird es ein Buch geben über diese Geschichte von diesen Menschen. Some of their young people were taken captive and put into Al-Qaeda training camps. Und einige von den jungen Leuten wurden gefangen genommen und in so Training camps von den Al-Qaida to be trained as future terrorists. Damit sie als zukünftige Terroristen trainiert werden können. Now the people had been set free, next one, but the youths had been held captive. Also die Leute wurden dann freigesetzt, aber die Jugendlichen wurden noch immer gefangen gehalten. Now when the parents first came and they arrived in Manado, at the city of a Christian city. Und wie die Eltern dann gekommen sind und in Manado, dieser christlichen Stadt, the angekommen sind. Und das erste Lied, was sie gesungen haben, war übersetzt, was für ein Freund wir in Jesus haben. And the youths, when they were set, when we set them free from Al-Qaeda, they immediately gave themselves to Christ and were baptized. Und diese Jugendlichen, nachdem wir sie befreit haben, von der Al-Qaida haben sich dann sofort taufen lassen, sind gläubig geworden. We have Helmi. She was held captive for 4 years. Diese Frau wurde 4 Jahre lang gefangen gehalten. But today she is in Bible school. Aber jetzt ist sie in Bibelschule. And she wants to be an evangelist to win Muslims for Christ. Und sie möchte eine Evangelistin sein, die Moslems zu Christus führt. Now, there's some of the things we were doing before the tsunami. Und das waren jetzt einige Dinge, die wir vor dem Tsunami gemacht haben. So apart from pastoring the church and looking after those other things, I did not need Aceh. Also außer jetzt, dass ich diese Gemeinde der Pastor bin und mich um diese anderen Dinge gekümmert habe, habe ich Aceh nicht gebraucht. But then the earthquake came and the tsunami came. Aber dann ist eben das Erdbeben passiert und der Tsunami. And Aceh is called the gateway to Mecca. Und Aceh wird die Tür nach Mekka genannt. And the Bible tells us that we are to possess the gates of our enemies. Und die Bibel sagt uns, dass wir die Tore unserer Feinde in Besitz nehmen sollen. And Jesus gave us the keys to possess the gates. Und Jesus hat uns den Schlüssel gegeben, dass wir diese Tore in Besitz nehmen and können. And we had been praying, Lord, give us the keys to Aceh. Und wir haben gebetet, Herr, gib uns die Schlüssel zu Aceh. Lord, shake Aceh. Herr, bitte schüttel Aceh durch. But we didn't expect an earthquake. Aber wir haben kein Erdbeben erwartet. And a tsunami. Und Tsunami auch nicht. That would cause 233,000 people to die. Der hervorgebracht hat, dass 233 Menschen gestorben sind. But now somebody has knocked on the door and the gate has come crashing down. Aber jemand hat an der Tür geklopft und diese Tür ist einfach umgefallen. And now the other 3.7 million people of Aceh can hear the gospel. Und jetzt können diese anderen 3,7 Millionen Menschen von Aceh das Evangelium hören. There was an unexpected danger that came crashing into the coast. Es war eine unerwartete Gefahr, die da einfach über die Küste hereingestürmt ist. The wave came up out of the sea and the people had no chance to escape. Die Wellen sind einfach aus der See herausgekommen und die Menschen hatten keine Möglichkeit zu entfliehen. Und diese Menschen waren tot ein paar Sekunden, nachdem dieses Bild gemacht worden ist. Und es ist nicht nur eine Welle, sondern ein ganzer Fluss von Wasser, der da einfach kommt. It was traveling out at sea at 1,000 kilometers an hour. Das, auf der See draußen ist das so 1000 Kilometer pro Stunde hat sich bewegt. And when it hit the coast, und wie es dann die Küste erreicht hat, slowed down ist er langsamer geworden. To only 800 kilometers per hour. Zu nur mehr 800 Kilometer pro Stunde. And one cubic meter of water und ein Kubikmeter Wasser is one ton in weight. Ist eine Tonne in Gewicht gemessen. You can imagine the damage that this would do. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Zerstörung das hervorruft. Here we're going to see the tsunami coming through the middle of Banda Aceh. Und hier sehen wir jetzt den Tsunami, wie er durch Banda Aceh durchkommt. This is 5 kilometers from the sea. Das ist jetzt schon 5 Kilometer im Land drinnen. You can imagine what a terrifying thing that was. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine schreckliche Sache das war. The impact in Aceh was enormous. Der Impact oder was die Auswirkung in Aceh war unglaublich. You can see from the satellite pictures. Und von den Satellitenbildern könnt ihr sehen. This is before the tsunami. Das war vor dem Tsunami. And after the tsunami. Nach dem Tsunami. The next picture before. Davor, and then after. Nachher. The next one before. Davor. After. Nachher. Before. Davor. And after. Nachher. Before. Davor, and after. Nachher. Before. Davor. Ah no, this is actually after. Und das ist schon nachher. This is the bodies that were everywhere. Das sind einfach die Leichen, die da überall waren. They were just lying everywhere. Einfach überall. And families would be walking around, turning the bodies over. Is this my mother? Is this my father? Is this my son? Is this my daughter? Und Familien sind da durchgegangen und haben die Körper umgedreht, um zu schauen, ist das mein Vater, meine Mutter, mein Sohn, meine Tochter? It was a terrible thing to witness. Das war eine schreckliche Sache mit anzusehen. Let's move on. Within 16 hours, we had our first truckload of supplies going to Aceh. Und innerhalb von 16 Stunden hatten wir unseren ersten Lastwagen voll mit and we were feeding the refugees in the camps. Mit Essen, die wir dahin gebracht haben, und wir haben den Flüchtlingen was zu essen gegeben. We began repairing the churches. Wir haben angefangen, die Gemeinden zu reparieren. There were 7 churches left over from the Dutch days. Es waren 7 Gemeinden, die von den holländischen Zeiten übrig geblieben. They had been allowed to stay there. Ihnen wurde erlaubt, dort zu bleiben. Even though they are Lutheran and Presbyterian and Methodist, obwohl sie lutheranisch und Presbyterier sind und Methodisten and Catholic und Katholiken and other similar churches und andere ähnliche Gemeinden, we felt it was important to quickly repair their churches. Haben wir das für wichtig gehalten, schnell ihre Kirchen wiederherzustellen? Because if they were destroyed, they would not be allowed to be rebuilt. Weil wenn sie zerstört sind, dann würde es ihnen nicht mehr erlaubt werden, sie wieder aufzubauen. So this allows a little bit of Christian presence in Aceh. Also das erlaubt ein bisschen was von einer christlichen Gegenwart in Aceh. Yeah. 0.001%. 0.001%. 0.00091%. Very, very few Christians in Aceh. Sehr, sehr wenige Christen in Aceh. So we wanted to make sure that the few who were there stayed there. Also wollten wir sicher gehen, dass die paar, die dort waren, dort auch bleiben. Actually, we have to evangelize them as well. Also eigentlich müssen wir die auch evangelisieren. So that they can help preach the gospel. Dass sie helfen können, das Evangelium zu predigen. And the next one again. Now we're going to see a bit of a video from the Muraksa Hospital. Wir werden jetzt ein Video sehen vom Muraksa Spital. There's the old hospital that was destroyed in the tsunami. Das ist das alte Spital, das im Tsunami zerstört worden ist. The staff and the patients died. Die Mitarbeiter und die Patienten sind gestorben. But the government asked us to build an, or establish a new hospital. Aber die Regierung hat uns gebeten, dann wieder ein Spital herzubauen. And so we repaired an old building. Also haben wir ein altes Gebäude repariert. We equipped this new building. Und wir haben es auch ausgestattet. And then on the 9th of March this year. Und dann diesen 9. März diesen Jahres. The government officially opened our hospital. Hat die Regierung offiziell dieses Spital eröffnet. The first ever Christian hospital in Aceh. Das erste christliche Spital, was jemals in Aceh gegeben hat. The doctors treat the patients. Die Ärzte behandeln die Patienten. And our counselors counsel them and pray with them. Und unsere Seelsorger sprechen mit ihnen und beten mit ihnen. This is a tremendous miracle that God has done. Und das ist ein wirklich unglaubliches Wunder, das Gott da getan hat. So now one of the works that we have been doing is drilling for water. Und einer der Dinge, die wir gemacht haben, ist, dass wir nach Wasser bohren. And this is where we got to meet you as a church. Und das ist das, wo wir euch als Gemeinde kennengelernt haben. Some crazy guy sent me an email. Ein bisschen verrückte Leute haben mir ein E-Mail geschickt. He said, you don't know me. Er hat geheißen, du kennst mich nicht. My name is Otmar Tuma. Ich heiße Otmar Tuma. And we have a program of Water for Life. Und wir haben ein Programm Wasser für Leben. And he said, who are you? Und Er hat gesagt, wer bist du? I was actually very thrilled to receive this letter. Und ich habe mich eigentlich sehr gefreut, diesen Brief zu bekommen. It was an answer to prayer. Es war eine Antwort auf Gebet. See, over there we were praying, Lord, where are we going to get the funds for the water? Und Herr, da drüben beten wir, Herr, wo sollen wir jetzt die Möglichkeiten, das Geld herkriegen, um nach Wasser zu bohren? And then I heard that here there was funds for water, but who are we going to give it to? Und dann habe ich gehört, dass es hier eben Geld für Wasser gibt. And God brought us together. Wem sollen wir es geben? Und Gott hat uns zusammengeführt. I believe this is a miracle. Und ich glaube, dass das ein Wunder ist. You didn't know us, we didn't know you. Ihr habt uns nicht gekannt und wir euch nicht. I thank God that he's not retired. He's not on a pension. Und ich danke Gott, dass er nicht in Pension ist. And today we have our drilling rigs in full operation. Und jetzt haben wir diese Bohrstellen in voller Operation. And you see, the water on the surface is polluted. Und das Wasser an der Oberfläche ist verschmutzt. The water 5 meters under the ground is polluted. Und das Wasser sogar, das 5 Meter unter der Oberfläche ist, so auch verschmutzt. So we have to dig down between 150 until 200 meters. Also müssen wir hinunterbohren bis zu 150 bis 200 Metern. And from one well we can provide water for 3,000 people. Und von einem Brunnen, von einer solchen Bohrung, können wir Wasser für 3,000 Leute zur Verfügung stellen. But we tell the people, you can drink this water, but you will thirst again. Aber wir sagen diesen Leuten, ihr könnt dieses Wasser trinken, aber ihr werdet wieder Durst haben. We'd like to tell you about the water that you can drink and you will never thirst again. Wir würden euch gerne über das Wasser erzählen, von dem ihr trinken könnt Living und dann waters. Niemals wieder Durst haben werdet. Lebendiges Wasser. And in the next picture, in dem nächsten Bild, here we have at the hospital we have the well being drilled, which has been provided by you folk here in Austria. Und hier ist eben bei diesem Spital dieser Brunnen, dieser Wasserbohrung, die von euch hier finanziert worden ist. And from the funds that you have provided, und von dem Geld, das ihr zur Verfügung gestellt habt, we have actually been able to build several wells. Waren wir in der Lage, einige Brunnen zu bauen. We have the equipment, but we had money left over. Wir haben diese Ausstattung gehabt, aber es ist uns Geld übergeblieben. To pay for the cost of building several wells. Um für die Kosten von mehreren Brunnen aufzukommen. And I want to thank you for your giving and your willingness to give. Und ich möchte euch danken, dass ihr so willens seid zu geben. Because you have strengthened our hands. Weil ihr unsere Hände gestärkt habt. To get the work done in sharing the love of Jesus Christ with the people of Aceh. Um das Werk zu tun, dass wir die Liebe Christi mit den Leuten von Aceh teilen können. And one day when you get to heaven, und eines Tages, wenn ihr in den Himmel kommt, someone's going to come up to you, dann wird irgendjemand zu euch kommen. And they're going to say to you, und sie werden sagen, you don't know me, du kennst mich nicht. But I come from Aceh. Aber ich bin aus Aceh. And I'm a believer in Jesus Christ. Und ich glaube an Jesus Christus. And it was because you helped to build the wells. Und das ist deshalb, weil du geholfen hast, diese Brunnen zu bauen. That the Christians came to our village. Dass die Christen zu unserem Dorf gekommen sind. And they told us about the living water. Und sie uns über das lebendige Wasser erzählt haben. About salvation in Jesus. Über Errettung in Christus. And so now I'm in heaven because of you. Und jetzt bin ich im Himmel wegen dir. You see, we are partners together in the kingdom of God. Wir sind Partner zusammen im Königreich Gottes. Not all of you can go over there and be with the Acehnese. Nicht alle von euch können da hinüberfahren und mit den Leuten von Aceh zu sein. But you have helped the Christians in Indonesia to preach the gospel. Aber ihr habt den Christen in Indonesien geholfen, das Evangelium zu predigen. And I think that's exciting. Und ich finde das aufregend. Next picture. We're also building houses. Wir bauen auch Häuser. In fact, about 3,500 houses. Eigentlich sind es 3,500 Häuser. And since each house costs us $3,000, that's only about $10 million. Und nachdem uns jedes Haus $3,000 kostet, sind das ungefähr $10 million. Next picture. We're also providing empowerment, helping people to get jobs again. Und wir helfen auch Leute, dass sie wieder arbeiten können. Nets for the fishermen. Netze für die Fischer. Boats for the fishermen. Und Boote für die Fischer. And we're also building relationship with the mullahs. Und wir bauen auch Beziehungen auf mit den Mullahs. These are the Islamic priests. Das sind die islamischen Priester. This one, he's my favorite one. Und das ist mein Lieblingsmullah. When I met him up in North Sumatra. Und ich habe ihn in Nord-Sumatra getroffen. I mean, I had met him before, but when I met him again up in North Sumatra. Also ich habe ihn schon vorher gekannt, aber wie ich ihn dann wieder getroffen habe in Nord-Sumatra. He saw me and he jumped up and down. Hat er mich gesehen und ist dann so rauf und runter gehüpft. And he came and he threw his arms around me. Und er ist gekommen und hat mich umarmt. And he tried to lift me up. Und hat versucht mich hochzuheben. And he said, "Oh, Jeff Hammond, Jeff Hammond." Ich sagte, "Ah, Jeff Hammond." It was exciting. Das war wirklich. I had a visitor with me, and I thought my visitor will think that I'm crazy. Und ich habe so einen Besucher mit mir mitgehabt, und ich habe gedacht, der wird sich denken, ich bin verrückt. How can you have such a friendly relationship with a mullah? Wie kannst du so eine freundliche Beziehung mit einem Mullah haben? And this mullah had come to introduce us to other friendly mullahs. Und dieser Mullah ist gekommen, um uns anderen freundlichen Mullahs vorzustellen. And these other mullahs would say to him, "Don't they want us to become Christians?" Und diese anderen Mullah haben zu ihm gesagt, wollen die nicht, dass wir auch Christen werden? And he said, "Yes, of course they do." Und er hat gesagt, ja, natürlich wollen sie das. But they don't try to force you. Aber sie versuchen nicht, euch zu zwingen. They really love our people. Sie lieben wirklich unsere Leute. And so these other mullahs said, "Yes, they can come in." And they gave us this, their Islamic schools, boarding schools, where we could put our medical clinics. Und diese anderen islamischen Mullahs haben dann gesagt, ja, sie können reinkommen und haben uns so eine Schule zur Verfügung gestellt, wo wir jetzt Kliniken aufbauen konnten. Keep going. Yeah. Okay. Many of these Muslims are open, friendly and hungry for the truth. Und viele von diesen Muslims sind offen und freundlich und hungrig für die Wahrheit. Now, in Maraksa, I mentioned this area before. Und in Maraksa, und ich habe dieses Gebiet schon vorher erwähnt. This is a special Kairos from the Lord. Das ist ein besonderes Kairos vom Herrn. This is our Malta. Das ist unser Malta. The district of Maraksa, you can see on the far left-hand side where the harbour is. Und den Bezirk Maraksa könnt ihr da ganz links sehen, wo der Hafen ist. This is where the missionaries of Islam first came to Indonesia. Und das ist der Punkt, wo die islamischen Missionare als erstes nach Indonesien gekommen sind. And there is a mosque there, and it is called the Gateway to Mecca. Und es gibt eine Moschee dort und die heißt die Türe nach Mekka. And these are the 16 villages that the government has given to us. Und das sind diese 16 Dörfer, die die Regierung uns gegeben hat. And so now we have the gate of Mecca is in our hands. Und jetzt ist die Tür nach Mekka in unseren Händen. So we go one way, it's Saudi Arabia. Also wir gehen in eine Richtung, das ist Saudi-Arabien. We go the other way, and it's Indonesia. Und wir gehen in die andere Richtung, das ist Indonesien. Well, we'll start off with Indonesia. We'll worry about Saudi Arabia later. Also wir fangen mit Indonesien an und kümmern uns dann später um Saudi-Arabien. And I believe that God has given us the gates. Und ich glaube, dass Gott uns diese Türen gegeben hat. Let's move on. This is the gateway before the tsunami. Und das ist jetzt diese Türe vor dem Tsunami. And afterwards. Und nachher. The next picture. Also this same area, the gateway is on the left. Das ist auch dasselbe Gebiet, da ist dieses Tor eben auf der linken Seite. And afterwards. Und nachher. Before the next one. Vor dem Tsunami. This is central Maraksa. Das ist das Zentrum in Maraksa. And then afterwards. Und nachher. Next one. This is southern Maraksa. Das ist südliches Maraksa. And afterwards. Und nachher. In this area 50,000 people died. In diesem Gebiet sind 50,000 Leute gestorben. And God has given this into our hands. Und Gott hat uns das in die Hand gelegt. And I believe that we can do what nobody else can do. Und ich glaube, dass wir tun können, was sonst niemand tun kann. See, if we are going to change a nation, wenn wir eine Nation verändern wollen, we have to demonstrate that our God is able to do what nobody else can do. Dann müssen wir demonstrieren, dass unser Gott in der Lage ist zu tun, was sonst niemand tun kann. Just like Elijah upon the mountain. Genauso wie Elia auf dem Berg. He said to the prophets of Baal. Er hat zu den Propheten von Baal gesagt. You have your turn and I'll sit down and rest for a while. Ihr könnt jetzt da mal machen und ich werde mich hinsetzen und ein bisschen ausruhen. And all day long they tried to do something. Und den ganzen Tag haben sie versucht was zu tun. And they cried out, "Oh Baal, send us fire." Und sie haben rausgerufen, "Ah Baal, schick uns Feuer." But nothing happened. Aber nichts ist passiert. And so Elijah comes along and he gets buckets of water. He has a tsunami and he puts a tsunami on top of the altar. Und dann kommt der Elia und hat halt einen Kübel voll Wasser, also so wie ein Tsunami, und hat das einfach da ausgegossen. See, our God can do what nobody else can do. Unser Gott kann tun, was sonst niemand tun kann. Some people say it's impossible. Manche Leute sagen, es ist unmöglich. But I thank God. Aber ich danke Gott. That our God is a specialist in impossibilities. Dass unser Gott ein Spezialist für Unmöglichkeiten ist. You look at this area and everybody said too hard. Wenn du dieses Gebiet anschaust, da hat jeder gesagt, das ist einfach zu schwierig. None of the NGOs wanted this place. Niemand von den NGOs wanted, non-government organizations, foundations. Also nicht niemand von diesen anderen Organisationen wollte dieses Gebiet nehmen. So the Christians got the toughest one. Also die Christen haben das härteste gekriegt. And we now are building a coalition around the world. Und wir bauen jetzt eine Koalition auf der ganzen Welt. The city of Frisco in Texas, die Stadt Frisco in Texas, has adopted this area of Moraxa, hat dieses Gebiet in Moraxa adoptiert, as a sister city relationship to help in the repair of Moraxa, als eine Schwesternstadtbeziehung, um zu helfen, Moraxa wiederherzustellen. Of course, the mayor of Frisco in Texas, USA, is a born-again Christian. Und natürlich der Bürgermeister von Frisco in Texas ist ein wiedergeborener Christ. And they sent over a team to come and survey through here. Und sie haben ein Team herübergeschickt, um da das sich anzusehen. And they're going to help to build parks and monuments as memorials to those who died. Und sie helfen da Parks zu bauen und auch Denkmäler für die gestorben sind. And the Amish. Und die Amish Leute. You know the Amish who ride the horse and carts? Also diese Amish Leute, die jetzt immer noch auf den Pferden reiten und kutschen, die haben darüber gehört. And they sent two of their elders on an aeroplane to come to Indonesia. Und sie haben zwei ihrer Ältesten im Flugzeug hingeschickt, um nach Indonesien zu kommen. I was more scared about meeting the elders of the Amish than meeting the jihad. Und ich hatte mehr Angst davor, die Ältesten von den Amish-Leuten zu treffen, als von den Dschihad. And the elders of the Amish. Und die Ältesten von Amish they said, haben gesagt, can we give you $5 million for medicines to help these people? Können wir euch $5 million für Medizin geben, dass ihr diesen Leuten helfen könnt? Okay. Ich sag, gut. But inside, yes. Aber innen drin habe ich gesagt, ja. Could you use $1.5 million to help build houses? Könntet ihr 1,5 Millionen Dollar verwenden, um Häuser zu bauen? Ja. We have a big God. Wir haben einen großen Gott. And God is able to do amazing things. Und Gott ist in der Lage, unglaubliche Dinge zu tun. And then in Vancouver in Canada. Und dann in Vancouver in Kanada. The staff of the Indonesian embassy. Die Mitarbeiter von der indonesischen Botschaft so moved by the tsunami that they also took up special offerings. Waren so bewegt von dem Tsunami, dass sie auch besondere Spenden eingenommen haben. This is the Indonesian embassy. Das ist die indonesische Botschaft. And they said, we don't want to send this money to the government. Und sie haben gesagt, wir wollen das Geld aber nicht der Regierung schicken. Who can we send it to? Wem können wir es schicken? And somebody there said, look, I know some people over there. Und jemand hat zu ihnen gesagt, ich kenne ein paar Leute dort. Jeff Hammond. And they sent us the money from the embassy. Und von der indonesischen Botschaft haben sie uns das Geld geschickt. Our God is an amazing God. Unser Gott ist ein unglaublicher Gott. You know, from Austria to the Amish to the Indonesian embassy. Von Österreich zu den Amish-Leuten zu der indonesischen Botschaft. And Christians in Australia and Singapore and New Zealand and Malaysia and England. Und Christen von Malaysia und England und Singapur. And as the body of Christ together. Und als der Leib Christi zusammen. Not as individuals, but together. Nicht als Individuen, aber zusammen. We can change this nation for the kingdom of God. Können wir diese Nation verändern für das Reich Gottes? And the seed that you have planted. Und die Samen, die ihr gesät habt. Is a vital part. Ist ein wichtiger Teil. That will bring eternal life to many people. Das ewiges Leben zu vielen Leuten bringen wird. Church, you need to get excited. Gemeinde, müsst ihr jetzt begeistert werden. You're not just 300 or 400 people in Austria. Ihr seid da jetzt nicht nur 300 oder 400 Leute in Österreich. You belong to the body of Christ. Ihr gehört zum Leib Christi. And with Christ on our side, who can stand against us? Und mit Christus auf unserer Seite, wer kann gegen uns aufstehen? You know, in this area, not one house was undamaged. In diesem Gebiet ist nicht ein Haus übergeblieben, was nicht zerstört worden ist. The high school and the hospitals were destroyed. Die Mittelschulen und die Spitäler sind zerstört worden. But our vision is to provide a service and a ministry to every part of the people's lives. Aber unsere Vision ist, einen Dienst zur Verfügung zu stellen für jeden Teil des Lebens dieser Menschen. We provide them with food. Wir geben ihnen Essen. We provide them with clothing. Wir geben ihnen Kleidung. We provide them with work. Arbeit. We provide them with trauma counseling. Wir geben ihnen auch Trauma. We build their houses. Und wir bauen ihre Häuser. We drill for water for them. Und wir bohren nach Wasser für sie. And we sit down with them and we share the love of Jesus Christ. Und wir setzen uns dann hin mit ihnen und wir erzählen ihnen von der Liebe Christi. And at the end of the day. Und am Ende des Tages. And one of the men in the village said to me. Und einer der Männer in dem Dorf hat es zu mir he gesagt. Said, where are the Saudi Arabians? Und er hat gesagt, wo sind die Leute von Saudi-Arabien? He said, how come it's the infidels that are here feeding us? Wie gibt's das, dass es die Ungläubigen sind, die hier sind, um uns Nahrung zu geben? They were taught that Christians hated them. Ihnen wurde gesagt, dass Christen sie hassen. They were taught that Christians plotted and planned to kill them. Ihnen wurde gesagt, dass Christen sich zusammentun und planen, wie sie sie töten können. But now they say, when we were hungry, who fed us? Aber jetzt sagen sie, wie wir Hunger gehabt haben, wer hat uns when zu we essen gegeben? Thirsty, who provided us with water? Wie wir Durst gehabt haben, wer hat uns Wasser when zu we were trinken confused, gegeben? Who counseled us? Wie wir verwirrt waren, wer hat uns Rat gegeben? When we needed a home, who built us a home? Wie wir ein Haus brauchten, wer hat uns eins gebaut? And the answer to all of that, it was the Christians. Und die Antwort zu all dem ist, es waren die Christen. It was the love of Jesus Christ. Es war die Liebe von Jesus Christus. And I don't believe that we're just going to see a few people won for Jesus. Und ich glaube nicht, dass wir nur ein paar Leute sehen werden, die für Christus gewonnen werden. I believe werden. We're going to see whole communities being won for Christ. Und ich glaube, wir werden ganze Gemeinschaften, Dörfer sehen, die für Christus gewonnen werden. In these 16 villages we are providing all of these services. Und in diesen 16 Dörfern stellen wir all diese Dienste zur Verfügung. And in every one of these villages we have one of those little red dots. Und in jeder dieser Dörfer haben wir einen von diesen roten Knöpfen. That's a CP. Also Punkten. Okay, ein CP. That's a church planter. Ein Kirchenpflanzer. In every village we put a church planter. Und in jedem Dorf stellen wir einen Gemeindepflanzer. He begins working as a community development officer, a CDO. Also er beginnt dort als ein Gemeindegründer zu arbeiten. He helps with the reconstruction of the village. Und er hilft mit dem Wiederaufbau dieses Dorfes. He builds relationships. Er baut Beziehungen auf. And he shares the love of Jesus. Und er teilt dann die Liebe Christi mit. So we're providing Christian doctors, nurses, food, water, clothing, houses, counseling, empowerment and training. Wir stellen christliche Ärzte, Krankenschwestern, dann Essen, Wasser, Kleidung und so weiter, Häuser und Seelsorge zur Verfügung. But best of all, we're providing Jesus. Aber am allerbesten von all dem ist, dass wir ihnen Jesus zu geben. But what does the future hold? Aber was gibt es in der Zukunft? There are other challenges that we are facing. Es gibt noch andere Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. You see, we have had more than 100 earthquakes. Wir hatten mehr als 100 Erdbeben. In the last 6 months. In den letzten 6 Monaten. Over Richter 6. Die über der also Richterskala Nummer 6 waren. Not just in Aceh, but in many different parts of the country. Nicht nur in Aceh, sondern in vielen Teilen des Landes. We have a tectonic line. Wir haben so eine tektonische Linie. And we also have a volcanic line. Und auch eine vulkanische Linie. We have 170 active volcanoes in Indonesia. Wir haben 170 aktive Vulkane in Indonesien. And we have the largest volcano in history in Indonesia. Und wir haben den größten Vulkan der ganzen Geschichte in Indonesien. It is called Mount Toba. Der nennt sich Berg Toba. It is called a supervolcano. Der nennt sich ein Supervulkan. Have any of you seen some of the information recently about supervolcanoes? Haben einige von euch die Informationen in der letzten Zeit gesehen über Supervulkane? There are two supervolcanoes in the US. Es gibt zwei Supervulkane in den Vereinigten Staaten. One of them is Yellowstone. Einer davon ist im Yellowstone. It has a crater 60 kilometers long and 40 kilometers wide. Der hat einen Krater, der 60 Kilometer lang und 40 Kilometer breit ist. And they say if Yellowstone was to erupt again, und sie sagen, wenn Yellowstone wieder ausbricht, or if Mount Toba in North Sumatra was to erupt again, oder wenn dieser Berg Toba in Nord-Sumatra wieder ausbricht, up to one third of humanity would die. Dass bis zu ein Drittel der Menschheit sterben müsste. Now after the earthquakes in Aceh and Nias, und nach diesen Erdbeben in Aceh und Nias, we have had 10 other volcanoes that have begun erupting in Sumatra and Java. Waren 10 andere Vulkane, die angefangen haben auszubrechen. Including Krakatoa. Inklusive den Krakatoa. Yeah, Krakatoa is the great volcano of 1883. Das ist der große Vulkan von 1883. Now in the book of Revelation chapter 8 to 9, im Buch der Offenbarung Kapitel 8 bis 9, it says that one third of the trees will die. Heißt es, dass ein Drittel der Bäume one third of the fish will die. Ein Drittel der Fische sterben werden. One third of the waters will be polluted. Ein Drittel des Wassers verschmutzt werden wird. One third of the day will not shine. Und ein Drittel des Tages nicht mehr leuchten wird, scheinen and wird. One third of mankind will die. Und ein Drittel der Menschheit sterben wird. So when the scientists start saying the same thing, I take notice. Also wenn dann die Wissenschaftler beginnen, auch dieselben Dinge zu sagen, dann passe ich auf. The Bible is tomorrow's newspaper. Die Bibel ist die Zeitung von morgen. It tells us the future before we actually see it. Es sagt uns die Zukunft voraus, bevor wir sie sehen. Now notice what is being said in the scientific community. Und schaut mal, was hier bei den Wissenschaftlern gesagt wird. They are warning about supervolcanoes. Sie warnen über diese Supervulkane. And they are worried that what we are experiencing in Indonesia. Und sie machen sich Sorgen über das, was wir in Indonesien erleben. Is not an earthquake that is now subsiding. Ist nicht so ein Erdbeben, das jetzt dann wieder schwächer wird. But it may be the beginning of a supervolcano erupting. Sondern dass es sein kann, dass das eigentlich der Anfang ist, dass so ein Supervulkan ausbricht. And there have even been shakings beginning under Mount Toba. Und da haben sogar schon Bewegungen begonnen unter diesem Berg Toba. This here is one of the articles. Und hier ist einer dieser Artikel. Toba in Sumatra experienced the massive volcano of VEI 8 supervolcano 73,000 years ago. That's in geological time. Also in der geologischen Zeit. Toba in Sumatra, also da ist es passiert, dass ein massiver Vulkanausbruch von WEI 8,0 den Supervulkan vor 73.000 Jahren passiert ist. We know that they don't understand how to read time. Also wir wissen, dass sie nicht verstehen, wie man die Zeit eigentlich liest. See, if you got in a time machine and went back to the Garden of Eden. Also wenn du eine Zeitmaschine haben könntest und zurück in den Garten Eden and gehen könntest. You meet Adam and Eve. Und du triffst Adam und Eva. And they look about 30 years old. Und die schauen ungefähr 30 Jahre alt aus. But actually it was only a few minutes ago that they got created. Aber eigentlich sind sie erst vor ein paar Minuten geschaffen worden. They appear to have age. Es schaut so aus, als wären sie schon älter. So apparent age is not the same as actual age. Also das Alter, wie es aussieht, ist jetzt nicht dasselbe wie das wirkliche Alter. When God created the stars, wie Gott die Sterne geschaffen hat. Scientists tell us that they are millions of light years away. Sagen uns die Wissenschaftler, dass die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. But God didn't put the star there and say, start shining. Aber Gott hat nicht den Stern dorthin gestellt und hat gesagt, fang an zu leuchten. He created the star with all of the light coming down to planet Earth. Sondern er hat den Stern geschaffen, dass all sein Licht auf dem Planeten Erde scheint. God put trees in the Garden of Eden, not seeds. Gott hat Bäume in den Garten Eden gestellt und keine Samen. So let them say 73,000 years. Also lass sie halt 73.000 Jahre sagen. Nächstes Bild. While sinking, the Indo-Australian plate, that's the tectonic plate, heats up and its water content turns to superheated steam under enormous pressure. Also während diese indo-australische Platte sinkt, erwärmt sie sich und sein Wasserinhalt wird zu super überhitzten Dampf. Yeah. Unter sehr starkem Druck. This is what causes the earthquakes and the tsunamis. Und das ist das, was diese Erdbeben und die Tsunami hervorbringt. These plates are rubbing against and climbing over the top of each other. Diese Platten, die reiben aneinander und bewegen sich dann so übereinander. Prodigious energies are generated and the volcanoes on the fault line release a part of these energies. The speed of that push is 70 millimeters or 2.75 inches per year, adding up to more than 5 kilometers or 3.1 miles. Okay. Also diese prodigious. Do you want me to translate? Diese Energie, yeah, please. Diese Energien werden generiert und die Vulkane auf dieser fault line. The climbing over. Also die steigen aufeinander und die setzen dann eben Teil von diesen Energien frei und die Geschwindigkeit von diesem Druck, der da passiert, ist 70 Millimeter pro Jahr, die dann dazugefügt werden zu mehr als 5 Kilometer. Okay. Yeah. So the movement of the fault line has been 5 kilometers by now in the last 73,000 years. Also diese Bewegung von dieser Linie ist in the last 73,000 years in geological time. 5 kilometers. Okay, also diese Bewegung von dieser Linie ist jetzt 5 Kilometer. If you understand the science of this. Und wenn du die Wissenschaft davon verstehst. This creates enormous pressure. Dann bringt das großen Druck hervor. This is why we have such big volcano, earthquakes like 9.3 and 8.7. Und deswegen haben wir so große Erdbeben wie 9,3 und 8,7. Now, according to computer models, somewhere near Toba, another super volcano is getting ready for eruption. Und nach diesen Computermodellen ist irgendwo in der Nähe von diesem Berg Toba ein anderer super Vulkan, der jetzt bald ausbrechen wird. Now the last part it says it has created enough magma or lava for a super volcano. Und da zum Schluss heißt es eben, dass es schon genug Lava oder Magma schon geschaffen hat, um ein Supervulkan zu sein. If Toba or along the Toba volcanic eruption take place, it can bring the human civilization to its knees. Wenn Toba oder auch auf der Toba dieser vulkanischen Linie da ein Ausbruch stattfindet, dann kann das die menschliche Zivilisation zu seinen Knien bringen. The scientific community is saying. Und das sagt die wissenschaftliche, die Wissenschaftler sagen das. It can actually be larger than the one at Toba 73,000 years ago. Das kann sogar größer sein als der bei dem Berg Toba vor 73,000 Jahren. Now look at these pictures. Und schaut euch diese Bilder an. Can you see the little one at the bottom? Könnt ihr diesen kleinen da unten sehen? That was Mount St. Helens. Das war der Berg St. See that the next bigger one up? That was Krakatoa. Und der nächste ist Krakatoa. And the red one is Toba. Und der rote ist Toba. And if Toba or Yellowstone were to erupt, one third of humanity would die. That's what they're saying. Und die sagen eben, wenn Toba oder Yellowstone ausbrechen, dann wird ein Drittel der Menschheit sterben. And they are saying that the recent tectonic movement, as well as harmonic tremor is the lava moving under the ground, in the area shows high probability of a mega volcano in 2012 in that area. Und sie sagen, dass die tektonische Bewegung in der letzten Zeit genauso auch wie diese, also harmonic tremor, das ist so eine, die Bewegung des Lavas unterhalb der Oberfläche, in diesem Gebiet zeigt die hohe Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit von einem Mega-Vulkanausbruch in 2012 in diesem Gebiet. What does this tell us? Und was sagt das uns? It tells us that the Bible is true. sagt uns, dass die Bibel what the Bible has prophesied is going to come to pass. Und das, was die Bibel vorausgesagt hat, wird stattfinden. And there are going to be more calamities and more disasters. Und es wird noch mehr solche Unglücke geben. And that's why I believe that right now is a time for the church to rise up. Und deswegen glaube ich, dass jetzt die Zeit ist, dass die Gemeinde eben aufsteht. It is time for us to have a missionary vision. Und es ist Zeit für uns, dass wir eine Missionarsvision haben. So that we can reach the people in our streets. Dass wir die Leute in unseren Straßen erreichen können. That we can win Vienna for Christ. Dass wir Wien für Christus erreichen können. That we can see Austria filled with the glory of God. Dass wir Österreich gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes and sehen können. And see waves of revival sweeping across Europe. Und Wellen der Erweckung in Europa sehen können. Because we are living in the last days. Weil wir in den letzten Tagen leben. And I believe God wants to prepare us as a people. Und ich glaube, dass Gott uns vorbereiten möchte als ein Volk. Because he wants you and I as the church. Weil er möchte, dass du und ich als Gemeinde to win as many people as possible for the kingdom of God. So viele Menschen wie möglich für das Reich Gottes gewinnen. When you get to heaven, wenn du in den Himmel kommst, you will never have the chance to win another soul for Jesus. Dann hast du niemals mehr die Chance, noch eine Seele für Christus zu gewinnen. But you have an opportunity now. Aber du hast die Möglichkeit jetzt. There are people around about you who need Jesus. Das sind Leute um dich herum, die Jesus brauchen. They may not be hit with a tsunami like Aceh. Die wurden vielleicht nicht getroffen vom Tsunami, so wie in Aceh. But many of them have personal tsunamis. Aber viele von ihnen haben so persönliche Tsunamis. They have marriage breakups. They lose their jobs. Their children get caught on drugs. Da zerbrechen Ehen und sie verlieren ihren Job und Jugendliche sind auf Drogen. Their whole worldview is being shaken. Und ihr ganzes Weltbild wird durcheinander geworfen. And there is only one answer to their needs. Und es gibt nur eine Antwort auf ihre Bedürfnisse. There is only one answer for the cry that's in their hearts. Und es gibt nur eine Antwort von diesem Ruf, and you der have in ihrem the Herzen answer. Ist. Und ihr habt diese Antwort. You have the answer. Ihr habt die Antwort. The answer is Jesus. Die Antwort ist Jesus. Jesus will forgive them of their sins. Jesus wird ihnen ihre Sünden vergeben. Jesus will give them a life that's got meaning. Jesus wird ihnen ein Leben geben, das Bedeutung hat. Jesus will provide them with challenges and with skills and abilities and the power of God. Und Jesus wird ihnen Möglichkeiten und Fähigkeiten geben nach seiner Macht. So that they can turn cities upside down. Damit sie Städte einfach umdrehen können. I've heard people say, I wish I lived in Bible days. Und ich habe gehört, dass manche Leute sagen, ich wünschte, ich würde in den Bibeltagen leben. Und ich habe Neuigkeiten für dich. We are living in Bible days. Wir leben in den Bibeltagen. These are the last days. Das sind die letzten Tage. And I think that we need to get ready. Und ich glaube, wir müssen uns bereit machen. So on behalf of the church in Indonesia, also im Namen der Gemeinde in Indonesien, on behalf of the people of Aceh, und im Namen der Leute von Aceh, I want to say thank you for being a part. Möchte ich Danke sagen, dass ihr ein Teil seid davon. And I tell you, we want to be a part of what you're doing here too. Und ich möchte euch auch sagen, dass wir auch ein Teil sein möchten von dem, was ihr hier macht. We have been praying for you and we will continue to pray for you. Wir haben für euch gebetet und wir werden weiter für euch beten. You have 400 maybe in your church praying for us. Ihr habt vielleicht 400 Leute in eurer Gemeinde, die für uns beten. You got a good deal. Ihr macht ein gutes Geschäft. We got 15,000 praying for you. Wir haben 15,000, die für euch beten. We are brothers and sisters together in Christ. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. And we want to thank you. Und wir wollen euch danken. But you know the best way that we can thank you. Aber wisst ihr, die beste Art, wie wir euch danken können, is to challenge you to have the faith. Ist, dass wir euch herausfordern, den Glauben zu haben. That just as we're going to win Indonesia for Christ. Dass genauso wie wir Indonesien für Christus gewinnen werden. God wants to take you. Möchte Gott euch nehmen. So that you can win Australia. Oh, not Australia. Austria. Damit you wir can, Österreich. You can win Australia too. Und auch Australien für Christus gewinnen können. I get so accustomed to saying Australia. I have to drop that AL. Win Austria for Christ. Gewinnt Österreich für Christus. Let's pray. Lass uns beten. Our Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Vater, im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Lord, I pray for my brothers and sisters here in this church. Herr, ich bete für meine Brüder und Schwestern hier in dieser Gemeinde. Lord, I pray for Pastor Rob and for Pastor Mike and all of the others in the pastoral and the eldership team. Und Herr, ich bete für Pastor Rob und Pastor Mike und all die anderen von den Pastoren und von den Ältesten. Lord, I thank you that you have given this church such men of vision. Und Herr, ich danke dir, dass du dieser Gemeinde solche Männer mit Visionen and gegeben men hast. Of compassion. Und Männer mit Mitleid. Men who were willing to take a risk. Männer, die bereit sind, ein Risiko auf sich zu nehmen. Because they believe in you. Weil sie an dich glauben. And so, Lord, I pray that the blessing of Abraham, Isaac and Jacob would come upon this church. Und Herr, ich bete, dass der Segen von Abraham, Isaac und Jakob auf diese Gemeinde kommt. That they would expand to the left and to the right. Dass sie sich ausweiten, zur Rechten und zur Linken. And that no one will be able to count the numbers of the seed that come from this church. Und dass niemand in der Lage wäre, die Samen zu zählen, die von dieser Gemeinde kommen. And Lord, that you will make them a blessing to the nations of the world. Und dass du sie zu einem Segen von den Nationen in der Welt machst. Lord, I ask your blessing upon them. Und Herr, ich bete um deinen Segen für sie. Lord, even as you said in your word. Und Herr, so wie du in deinem Wort sagst. Give and it shall be given. Gib und es wird dir gegeben. And Lord, as they have given with compassion and love. Und Herr, so wie sie gegeben haben, mit Mitleid und mit Liebe. I pray, Lord, that you would bless them. Bete ich, Herr, dass du sie segnest. Pressed down, shaken together and running out all over. Zusammen gedrückt und durchgeschüttelt und überlaufend. In the name of our Lord Jesus Christ. Im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. And everybody who believes. Und alle, die glauben. Says. Sagt. Amen. Amen. God bless you all. Gott segne euch.